Ja? Weiß ich. Nein, komme nicht. Komme nicht. Komme nicht, komme nicht. Nein. Renata, ich habe Susi schon gesagt, dass ich nicht komme. 1, 2, 3, 4, 5, strick mir ein paar Strümpf. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Und der hier noch, der Kleine. Auf zwei Händen habe ich 18 Altersflecken insgesamt. Hast du schon mal deine Altersflecken auf den Händen gezählt? Doch. Ich bin mal Troste. Aber untröstlich. Marianne? Marianne! Kommen gleich. Nein. Nein, komm nicht. Das heißt, komm doch, komm aus der Küche bis zu meinem Arbeitszimmer. Dann bleib da wo stehen und. Ist das jetzt eine Schnitzeljagd oder was? Hans, was ist? Komm. Komm bis an meine Tür, ja? Dort siehst du den Schlüssel. Ich weiß, dass der da ist. Und ich weiß, dass er sich im Schloss dreht. Marianne, Ja. dreh den Schlüssel um und nimm den Schlüssel und versteck ihn. Und vergiss das Versteck oder steck ihn irgendwo rein, anal oder vaginal oder näh ihn dir in die Kniekehle ein, schmeiß ihn in die Elbe, die Spree oder Hans, Neiße. ist es wieder soweit? Ja, es ist wieder soweit, Mama. Es ist jeden Tag soweit. Bist du denn blind? Du trinkst doch mit, du trinkst mit. Und die restliche Zeit kneifst du die Augen zu. Ja, du weißt, wann man aufhören muss. Du weißt das aber, dein Mann. Hör Der auf. weiß es nicht. Alle trinken. Dein Vater hat getrunken. Das bekommst du in den Griff. Der ganze Verlag trinkt. Das ganze Land trinkt. Von den Maifeiern, den Revolutionstagen und den ganzen Demonstrationen und Manifestationen, da kommen sie zurückgehetzt, diese Jammergestalten und flitzen in die Kaschemmen und sacken an den Tischen ihre Positionen. Und dann beginnt das wahre Leben. 2 Flaschen pro Tag, Marianne. Zwei? Zwei. Eine Clan und eine Braun. Damit es nicht langweilig wird. Was meinst du, der Unfall neulich, was das war? Der Herr Cheflektor im Rinnstein bekotzt, mit gebrochenen Rippen. Du hast gesagt, es waren ein paar wild gewordene Jugendliche. Ich sage, ich verschweige. Schließ mich ein. Und hol einen Arzt. Ich will in die Anstalt. Ja? Mutti, ich gehe nicht zur Beerdigung. Ich kann nicht und basta. Natürlich kannst du hingehen. Na, diesen Sonntag, 11 Uhr. Die Iris hat den Hans mitgepflegt und denkt jetzt, sie muss bei mir weitermachen. Lästig. Ja, nett, aber lästig. Ich gehe nicht. Tschüss. Ich will nach Hause. Hör ich richtig? Du willst nach Hause? 2 Tage bist du erst hier. Nein, nein. Ich habe schon mindestens eine Woche früh das trockene Kotzen. Ich sehe seit Tagen heiße Mäuse. Dass es das gibt, hätte ich nie gedacht. Diese Mäuse, dass es die gibt. Bring mir was zu trinken mit. Bitte. Lass mich zu Tode saufen. Hans, jeden Morgen sehe ich dich hinter der Zeitung verschwinden. Ich komme bei dir nach der Arbeit an, wer weiß wie vielter Stelle. Auch im Urlaub schuftest du. Du Klischee von Mann. Es ist zum Lachen, aber es ist schön und gut. Hans, eines sage ich dir jetzt. Er oder ich. Der Schnaps. Oder ich. Lebe wohl. Oder auf Wiedersehen. Ich gehe jetzt den Gang entlang. Und du wirst deine kleine Frau verschwinden sehen. Ich kann nicht mehr. Ich liege im Bett. Weißt du noch, welche Angst ich hatte, dass Hans sich gegen mich und für den Alkohol entscheidet? Wie kannst du das vergessen haben? Wir haben da gesessen und geheult und unsererseits gesoffen und gebetet, dass niemand ihm was in die Klinik bringt. Ja, ich bin sentimental. Ich schließe die Augen und sehe Szenen aus dem Leben von Hans und mir. Ich kann nicht schlafen, kann mich nicht konzentrieren. Der Nachlass, es stimmt, der Nachlass. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Er hat alles sagenhaft ordentlich hinterlassen. Der preußische Offizier hat sein Feld bestellt. Er war schon sehr preußisch. Alles in Ordnung. Sogar die Briefe gelocht und abgeheftet. Seit ich in einem Anfall von Kraft alles aus den Regalen gezogen habe, sieht es hier aus wie in 5 Kafka-Romanen. Ordner, Ordner, Ordner. Und jetzt habe ich keine Energie mehr, kann die Dinger kaum öffnen, geschweige denn die unwichtigen Papiere wegschmeißen. Hier. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Hans Schrader der Orden Banner der Arbeit verliehen wird. Das war 76. Ach. Das ganze Kollektiv hat den bekommen. Was für eine Schande. Auch noch 2. Klasse, 750 Mark. Für alle? Oder für jeden? Ich weiß nicht mehr. Nein, ich gehe nicht zur Beerdigung. Die letzte Rücknahme meines Mannes werde ich mir nicht anschauen. Überdies bleibe ich sowieso im Bett. Nein, für immer, das ist kein Quatsch. Susi, er hat mich am Schluss angesehen, als hätte ich ihn angesteckt mit dem Krebs. Er hat meinen Arm von seinem kahlen Kopf genommen und ihn weggeschleudert. Hätte noch gefehlt, er wäre abgegangen, der Arm, und wäre in die Ecke des Krankenzimmers geflogen, dahin, wo sich die Flusen sammeln. Mir geht die Luft aus. Ich leg auf. Entschuldige, Susi. Schluss. Die Post ist geschlossen. Ich werde sterben. Wohl. Was heißt wohl? Das wird wohl stimmen, wenn du es sagst. Na, die Ärzte sagen es. Tolle Ärzte. Und du? Was denkst du? Wie soll ich es besser wissen als du, wo du so klug bist? Auch kluge hoffen. Ich unterhalte mich nicht mehr mit dir, sondern mit der Krankheit. Sie starrt aus dir heraus, sie hält dich umklammert. Ich kenne dich nicht mehr. Kämpfen? Das Wort hasse ich inzwischen. Das Leben ist Kampf, ja. Aber was machst du, wenn du einen Gegner hast, der unsichtbar ist? Du kämpfst vor dich hin und der Gegner macht seins. Und am Schluss immer. Am Schluss spucken und rülpsen die Maden, weil Metastasen nicht schmecken. Hier. Mensch, ich wundere mich immer wieder, wie viele Schlösser an einer Eingangstür gehen, wie die Bank von Frankreich. Diese Panik. Schloss um Schloss habt ihr komischen Vögel angebracht. Eure halbe Rente ist dabei draufgegangen. Vor der Wende wegen der Stasi. Okay, das verstehe ich noch. Aber nach der Wende wegen rumänischer Banden oder wem auch immer. So ein Blödsinn. Iris, du bist vor der Mauer weg. Du hast von Paranoia keine Ahnung. Du große Iris. Hast uns irre Hühner nach der Wende eingefangen und gut geleitet. Wie lange wären wir ohne dich rumgerannt, ohne blassen Schimmer? Vorruhestand. Wohnung zu teuer. Hä? Was nun? Ist ja gut. Dankbarkeit ist nicht deine Stärke, das weiß ich. Aber ich habe eure Ankunft gern vorbereitet, euch gern alles hier gezeigt. Hans ist tot. Ich weiß. Musst du deswegen verrückt werden? Es ist nicht nur dein Mann gestorben, sondern zufällig auch mein großer Bruder. Au! Jetzt flieg ich auch noch hin, hier diese blöden Aktenordner. Was haben die überhaupt auf dem Fußboden verloren? Willst du umziehen? Nein, höchstens einige Fuß unter die Erde. Liebste, das sind aber zufällig keine Särge, das sind Ordnerstapel. Schief wie der Turm von Pisa. Und mein Schienbein findet, sie haben scharfe Ecken. Das ist der Nachlass. Hast du schon mal was davon gehört? Der Verlag hat schon zweimal geschrieben. Leichenflatterer. Aber ungesichtet wollen sie nicht den Nachlass. Ich muss das alles lesen. Briefe, Manuskripte, Tagebücher. Katalogisieren. Und wer nimmt mich? Ich bin doch auch sein Nachlass. Ja, du hättest also zu tun. Aber logischerweise bleibst du im Bett und strengst dich an, verrückt zu werden. Ja. Ich geh mir mal einen Kaffee machen. Willst du auch was? Hol mir Wasser. Bitte, meine Liebe, nicht in dem Ton. Ich bin nicht deine Putze. Ich werde dir helfen, weil du nicht mehr für dich sorgen willst. Absolut freiwillig und weil du mir leid tust. Ah, ich tu dir leid? Wem tust du leid? Vielleicht manchmal meinem Mann. Mann, du hast noch einen. Marianne, du kannst nicht erwarten, dass gleich alle anderen Ehemänner mitsterben. Danke für den Tipp. Ich bin gleich wieder da. Marianne! Was ist denn das hier? Mann, das stinkt und schimmelt vor sich hin. Muss das sein? Warte, schieb mal nicht weiter. Schau, dort im Schaufenster. Was soll ich sehen? Du sollst gar nicht, sieh einfach. Ein Mann im Rollstuhl, eine Frau dahinter, sie schiebt den Rollstuhl. Ich habe immer gesagt, du glotzt, anstatt zu sehen. Ich sehe einen Mann in einem kackefarbenen Trenchcoat, der aussieht wie aus Plaste. Dann sehe ich ein paar Jogginghosen. Jogginghosen. Wegen der Bequemlichkeit, denn der Mann oder was immer davon übrig ist, hat einen künstlichen Darmausgang. Glucker, Glucker. Der Mann hat übrigens mal gesagt, wenn es dahin kommt, dass sie mir aus dem Darm eine Blase basteln oder mich dazu zwingen, aus der Hüfte zu scheißen, springe ich aus dem Fenster. Naja, ist er natürlich nicht. Kein Mut. Also, dann bequeme Schuhe aus braunem Leder. Die Füße auf einem kleinen Tritt. Schwenkt nach oben, da habe ich ja fast den Kopf vergessen. Kahl. Das Gesicht dreifach feist. Man sagt auch aufgequollen. Cortison. Die Augen zu Schlitzen zusammengedrückt von den fetten Backen. Ach, lass uns weiterfahren. Wie hältst du das aus, Marianne? Soll ich ganz ehrlich sein? Jetzt, wo ich weiß, dass ich glotze statt sehe, soll ich trotzdem versuchen, eine Aussage zu machen? Ich schaffe das, indem ich an nichts denke. Ich schiebe etwas vor mir her. Es könnte ein Einkaufswagen sein oder ein Kinderwagen. Oder... So, in der Küche habe ich die Katastrophe erstmal abgewendet. Dann wollen wir mal ans Allerheiligste gehen. Iris. Ja? Da steht noch der Mond am Himmel. Ja, na und? Kommt vor. Kommt vor? Ich weiß davon nichts. Ich nehme an, dass heutzutage selbst der Mond zu faul ist, zu verschwinden, wenn es Tag wird. Alle sind scheiße faul heutzutage. Du aber auch, wenn ich das anmerken darf. Ich bin nicht faul, ich bin erledigt. Darf ich mal? Komm, lass mir das Deckbett. Es muss neu bezogen werden. Ich gebe dir die Wolldecke dafür. Lass mir das Deckbett, ich friere. Der Bezug hat aber ein hübsches Muster. Ja, nicht? Es ist der Lieblingsbettbezug von Hans. Aha. Und die Kartoffelbreireste und die Rotweinflecke, die mochte er sicher auch. Die hab ich gemacht. Er hasste es, wenn ich im Bett aß. Könnte es sein, dass du die Bettwäsche länger nicht gewechselt hast? Länger? Rechne doch nach. Hans hat noch darin gelegen. Das ist nicht wahr, oder? Da können wir ja froh sein, dass es hier nicht stinkt wie im Altenheim. Ich finde, es stinkt wie im Altenheim. Aber Hansens Bettwäsche ist es nicht, die duftet nämlich. Nach seinem wunderbaren Atem, der nie nach Zigaretten gestunken hat, obwohl er so viel geraucht hat. Er hat nie nach altem Mann gerochen. Ich habe vor allem seinen Geruch geheiratet. Iris, hör mit dem Räumen auf. Du kannst die Wohnung desinfizieren und ausräuchern, wenn ich tot bin. Du machst mich fertig. Warst du immer so extrem? Ich kann mich nicht erinnern. Hans, lass uns weggehen. Sag das nie wieder. an diesem Land kaputt zu gehen und das mit Anstand zu tun, das bin ich meinen Eltern schuldig. Mühen der Ebenen, kleine Schritte. Wir arbeiten nicht mit der Axt, sondern mit dem Skalpell. Deine Sturheit bringt mich um. Ich habe nach deinem zweiten Parteiverfahren gedacht. Lass bitte. Ich bin für den Verlag verantwortlich. Und für mich natürlich nicht. Ich bin nur eine, die dich braucht. Deine Mitarbeiter sind viele, viele. Du guter Mensch. Ich habe dich vor mir gewarnt. Er liebt nur mich. Das lass ich mir nicht rauben. Was ist denn hier? Wenn da so ein Miststück auftaucht. Neue Frisur, neue Klamotten, geschminktes Gesicht. Warst du draußen? Na, wir wollen nicht übertreiben. Ich habe mir die Grabpfleger kommen lassen und die Sachen hatte ich mir schon gekauft. Für die Beerdigung. Ich war übrigens da. Wo? Beim Begräbnis. Aha. Aha. Das ist ja eine Menge, was dir dazu einfällt. Hut ab. Also, es waren alle da. Sogar aus Chile kamen Freunde von euch. Verlagsmenschen, Schriftsteller, jede Menge. Einige Leute haben sich extra ganz hinten hingestellt, vermutlich Ex-SED. Dr. Georgi, der Kulturstadtrat, hat die Rede gehalten. Er hätte es sich nicht nehmen lassen, denn immerhin, Hans wäre ein großer Intellektueller gewesen und Zeitzeuge. Und er hätte bis zum Schluss gekämpft. Und ist auf dem Felde der Tumoren gefallen. Haben sie ihn aufgemampft, diese fiesen Zellen. Hör auf! Ich wollte weinen um meinen Lieblingsbruder, der so weit weg war, 30 lange Jahre. Aber ich konnte nicht. Immer wieder fragten welche, wo du seist. Ich habe gesagt, dass... Was konntest du schon sagen? Ich kann nicht mehr. Hier, seine Briefe. 1988 bis 1990. Das ist korrekt beschriftet. Was? 11. Februar 1989. Liebster Hans, ich habe ihn. Nein, nicht den neuen Freund, den habe ich natürlich nicht. Wie auch. Die mit dir zusammen war, wird mit einem anderen nicht froh. Es ist alles schrecklich banal. Ich habe endlich den Studienplatz, meine ich. Deine Beurteilung kam dann doch gut an. Bewährung in der Praxis gelungen und anerkannt. Und bei der Prüfung diesmal auch mehr fachliche Fragen. Was mich von Marx am meisten anmacht, hat mich aber dann doch jemand gefragt. Das Neue ist wohl nicht, dass man nicht nach den Klassikern gefragt wird, sondern dass man so tut, als ginge es um eine tolle, am Herzen liegende Lieblingslektüre. Ich glaube, ich habe prima gelogen. Die Wohnung, die Hauptstadt, das Studium. Nun fehlt nur noch das Auto, das schon angemeldet ist. Und du natürlich. Du, mit deinem Ring am Finger, diesem blitzenden Besitzstandszeichen, wie ich ihn hasse. Ich habe ihn übrigens zum ersten Mal gesehen, als ich mir von Frau Berlinger den Fotoapparat geliehen und dich ganz nah an mich herangeholt habe mit dem Teleobjektiv. Das war während dieser Lesung Neue Lyrik oder was das war. Wie ernst du immer bei der Sache warst und wie böse, wie zynisch du sein konntest. Kindlich auch. Und stur. Ich habe oft gefühlt, wie dich unsere Liebe stark gemacht hat. Es hat mich geärgert, weil ich immer schwächer wurde. Dich zu besitzen scheint mir immer noch das einzig Sinnvolle zu sein. Ich weiß noch nicht, wie ich ohne dich leben soll. Aber du weißt offenbar, wie du mit ihr weiterleben kannst. Zeig. Aber du weißt offenbar, wie du mit ihr weiterleben kannst. Schluss mit dem Geseiere, wie du so schön sagst. Du Scheusal, Liebes, sei gegrüßt von deiner Franka. Das ist wirklich... Das ist lange her. Verjährt, meinst du? Alkoholzeit? Nein, leider. Ich möchte ihn ausbuddeln und Tag und Nacht verhören. Du kannst nur noch sie fragen. Kluges Kind. Erstens, ich habe mir ausgedacht, dass sie etwas aus Hans Nachlass bekommen soll. Nur sie, diese Franka, aus meiner Hand, weil zu kostbar zum Schicken. Zweitens habe ich ihr das brieflich mitgeteilt. Drittens, Zugverbindung inklusive. Das wird sie nicht fressen. Und ich glaube, sie hat Appetit darauf wie Schneewittchen auf den vergifteten Apfel. Was hast du vor? Die große Liebe meines verblichenen Genies. Ich werde mich mit ihr unterhalten. Und bald. Es ist kurz nach 3:30. Gegen 4 wird sie hier sein. Alle Achtung. Soll ich gehen? Nein, hör noch mal. Das ist vom Mai 1987. Büttenpapier. Vielleicht eine Pastorentochter. An der Handschrift muss sie aber lange gebastelt haben. Toll. Lieber Herr Schrader, da war noch nichts im Busche. Lieber Herr Schrader, ich kann mir denken, dass Sie es nicht schätzen, wenn jemand, der mit Ihnen sprechen könnte, Ihnen schreibt. Sie wissen, dass wir und ich in weit bescheidenerem Maße jetzt ein halbes Jahr an dem Buch von P. gearbeitet haben. Alles war klar und auf einmal, nicht sehr lange bevor das Manuskript in den Druck gehen soll, kommt die Parteisekretärin, die wenig älter ist als ich, und sie sagt zu Ihnen, Hans, das Buch kommt nicht und Sie machen nichts. Ich meine, mit machen ja keine verbotene Handlung, sondern Sie sagen noch nicht einmal, dass dieses Mädchen Ihnen ein halbes Lebensjahr praktisch gestohlen hat. Vielleicht nicht Sie selbst, aber die Organisation, für die Sie steht, in der Sie auch sind, ich weiß. Und Sie begründen mir, als die Parteisekretärin aus dem Zimmer ist, dass Bücher, in denen es um Wohnungsnot geht und um Liebschaften mit Bonzen, Sie begründen mir, es sei dies eben im Moment kein gutes Thema, weil die Stadt ein Jubiläum feiert. Ich meine, Sie hätten das Buch doch nicht vorbereitet, wenn Sie das Thema nicht wichtig gefunden hätten. Sie haben gesagt, unkritische Bücher langweilen Sie, lieber Herr Schrader. Jetzt ahnen Sie, warum ich nicht mit Ihnen sprechen konnte. Es kostet mich schon ungeheure Überwindung, Ihnen von meinen Sorgen zu schreiben. Und ich gehe so wenigstens sicher, dass Sie mich nicht anlächeln, wie Sie es manchmal tun und mir in Sekundenschnelle nachweisen, wie falsch ich liege. Hochachtungsvoll, Ihre Franka Hauptmann. Gar nicht schlecht. Sag ich doch. Leider gar nicht schlecht. Ich hau ab. Ich möchte nicht unbedingt auch noch Ihre Bekanntschaft machen. Ich glaube, ich höre Sie schon trampeln. Bleib noch eine Sekunde. Muffensausen? Quatsch. Guten Tag, Frau Schrader. Das sind Sie doch? Ich bin Franka Hauptmann. Schön, dass Sie pünktlich sind. Da hat also alles geklappt? Ja, dank Ihrer wunderbaren Vorbereitung bin ich gut gereist und sicher hier angelangt. Ich bin übrigens die Schwester von Hans. Mein Beileid. Ihnen beiden. Kommen Sie doch herein und verzeihen Sie, dass ich zuerst meine Schwägerin verabschiede. Also Iris, vielen Dank für alles. Bis morgen. Bis morgen. Einen schönen Aufenthalt in Augsburg, Fräulein Hauptmann. Häng meinen Mantel hierher, ja? Jetzt haben Sie ihn neben den Trenchcoat von Hans gehängt. Sie haben ihn nicht weggehängt. Das verstehe ich. Wollen Sie etwas trinken? Was trinken Sie? Wasser. Gut, Wasser. Oder Wein? Bitte, Wein. Schöne Wohnung. Parkett, Lüster, Sonne. Ein Traum. Sie war traumhaft schön. Zu zweit hier zu leben, ein Traum. Westtraum. Sie leben sicher auch mit einem Mann zusammen. Nein. Das tut mir leid. Das muss Ihnen nicht leid tun. Da, der Wein. Meißner. Ein alter Freund schickt ihn immer noch, seit Anfang der 90er, seit Hans und ich in Augsburg sind. Schmeckt er Ihnen? Ja, sehr. Sie haben mir geschrieben, dass Hans mir etwas hinterlassen hat, was Sie mir geben sollen. Das hat Zeit, Fräulein Hauptmann. Ich dachte, wir unterhalten uns ein wenig. Wie passt es Ihnen morgen? Morgen? Ich wollte nicht in Augsburg übernachten. Ich bin in keinem guten Zustand, wissen Sie. Ich kann mich nicht lange konzentrieren. Aber Sie haben mich gerufen. Ich wäre nie hierher gekommen. Wissen Sie was? Ich spendiere Ihnen eine Übernachtung, Hotel Garni bei St. Ulrich, immerhin mitten im Zentrum in der Maximilianstraße. Beste Lage. Geben Sie mir doch einfach, was Sie mir geben wollten. Da bin ich. Jetzt erst? Was ist gewesen? Es ist nicht gewesen, es ist noch. Ich weiß nicht, wie ich das überstehe. Es ist Montag. Parteisitzung ist Montag. Da kommst du normalerweise um 5. Jetzt ist es 7:30. Ja. Ja. Und? Na, nichts und. Was guckst du so gequält? Was ist? Lass mich. Ich lass dich nicht, verdammt nochmal. Immer wenn etwas Wichtiges ist, ergehst du dich in Andeutungen und verfällst dann in Schweigen. Dann lern doch auch so auszusehen, als ob nichts ist. Solange ich dir ansehe, dass etwas ist, nehme ich dir dein Schweigen nicht ab. Gut. Sie haben sich mich vorgenommen. Wie vorgenommen? Ja, Sie haben mich geladen, angeschaut, befragt, gerügt, haben mich wieder angeschaut und gesagt, ich soll üben. Selbstkritik. Hast du? Sicher habe ich. Als ordentlicher Parteisoldat kennt man das Prozedere. Kritik und Selbstkritik. Ja, es hat gedauert. Ich habe erst mal nach der geeigneten Asche suchen müssen, die ich auf mein schütteres Haupthaar streuen kann. Die Angst macht erfinderisch. Und schließlich hatte ich genug Asche zusammen. Und dann streuen, streuen, streuen. Wegen dem Buch mit der Wohnungsnot? Psst, bist du denn verrückt? Wohnungsprobleme gibt es nicht in unserem Land. Frau Schrader. Frau Schrader. Ich hatte ganz vergessen, dass Sie hier sind. Wo waren wir stehen geblieben? Beim Hotel in der Maximilianstraße. Ja. Sie haben gesagt, ich soll gehen. Und wieso sind Sie dann noch hier? Ich weiß nicht. Hut ab. Die Begründung ist gut. Sie waren in Gedanken versunken. Nicht ganz da, meinen Sie. Das kommt öfter vor. Mögen Sie Gedichte? Ja. Ein schönes Bändchen steht da im Schrank. Von mir. Hochsommer, mittags. Am Dorfteich knistert das Schilf. Insekten vertrocknen im Flug. Hans schrieb übrigens auch Gedichte. Und gut. Ich weiß. Ich denke, ich habe doch Lust, gleich mit Ihnen zu sprechen. Sie brauchen mir nur die Erinnerung an Hans zu geben. Die Erinnerung? Ja. Hans hat mal gesagt, dass er Zeit. Es war sein Wunsch. Mir ist er ja auch gestorben. Ach. Das habe ich fast vergessen, dass das hier ein Witwentreffen ist. Sie sehen Anlass, sich zu brüsten? Womit? Mit Ihrem Verhältnis zu meinem Mann? Nein, ich sehe nur keinen Anlass, es zu verheimlichen. Dieser Ring, auch von ihm? Als ich Ihre Briefe gefunden habe, das war nicht leicht, Fräulein Hauptmann. Ich dachte, dass er die Briefe vernichtet hat, bis Sie sich gemeldet haben. Da war mir klar, er wollte nichts vertuschen. Er wollte von unserer Liebe erzählen. Mein Gott, er war in allem extrem. Er hat alle Extremität auf sich vereint und nun, da er weg ist, darf ich endlich auch extrem sein. Ist es schön, sich jahrzehntelang zu verbiegen, weil der eine etwas sein will, ein homme de lettres, ein stolzer Verleger und dazu keinen Ebenbürtigen braucht? Das Thema Beziehung können wir also abhaken. Ich sehe, Sie wissen darüber nichts. Was? Immer, wenn ich über den Hof des Verlages kam, hörte ich, wie Hans auf seine Schreibmaschine eindrosch. Er hätte mit diesen Salven die ganze Rote Armee in die Flucht schlagen können. Ja, ja, haben sie gesagt, das Buch wird gemacht, mach, mach, wird schon. Und dann knallt die Ohrfeige, kein Papier. Oder es kam etwas darin vor, das plötzlich schlimm war zu sagen. Und anstatt zu schreien, die Sache hinzuschmeißen, machte er noch einen Kratzefuß. Einerseits wie besessen am Arbeiten, dann wie besessen beim Einstecken. Ja, ja, so ein Bart. Fräulein, Sie haben mal an dem Mann und seiner Tragödie gerochen. Eine Riechebiene sind Sie gewesen, die Arbeitsbiene. War ich. Ich musste mit ansehen, wie Hans seine Energie, alles, was in einem Buch steckt, zurücknehmen musste. Wieder einschlingen, was er abgegeben hat an Leidenschaft, an Arbeit, an Zeit, an sich selbst. Nur weil das fertige Buch auf kein Papier stieß, Kontingentprobleme oder keine Neigung beim Zensor, wovon Sie gelegentlich einen gewissen Eindruck gewonnen haben dürften. Danke, dass ich auch was wissen darf. Sie wissen nicht, wie es war, als er trank. Dafür kann ich nichts. Pastorentochter. Nassforsch aber, dafür kann ich nichts. Weil Papa ein schlitzohriger Christ ist, der die Gesellschaftsordnung unterminiert mit seinen ketzerischen Flugblättern, darf das Töchterchen stolz sein auf sich natürlich nicht, weil wieder Papa wird sie eh nicht, aber mit stolz sein und mit hochmütig. Das fetzt. Ihr Vater hatte 1, 2, 3, 4, 5, genau 5 Schreibmaschinen, stimmt's? 6 hatte er. Da hatte er aber viel Angst, dass seine Flugblätter anhand der Type zugeordnet werden könnten. Und der Westentaschenluther von der Stasi entdeckt. Ach, hören Sie doch auf. Was ist mit dem Geschenk von Hans? Denken Sie an etwas Bestimmtes? Warum sonst hätte ich die Reise gemacht? Vielleicht wollte ich auch die Frau sehen, wegen der ich nicht mit ihm leben durfte, obwohl er für mich geschaffen war. Er war für Sie geschaffen? Interessant. Wusste er auch, dass Sie beide füreinander geschaffen waren? Oder ist es ihm entgangen? Nur weil Sie mit ihm 2 oder mehr Jahrzehnte verbracht haben, ist es noch lange nicht Ihr Mann. Ich meine, von Schicksals wegen Ihr Mann. Gehören Sie irgendeiner Sekte an, oder was? Von Schicksals wegen? Wie sagen die jungen Leute heute, ich muss kotzen? Und Hans? Schauen Sie mal. Ja, und? Schauen Sie mal, meine Hände. Ihre Hände? Er sagt, er kann sie spüren. Wie heiß sie gerade sind oder wie kalt und wie sie sich anfühlen. Immer tags, nachts zu Hause, am Schreibtisch. Es ist, sagt er mit diesem Gefühl, wie mit einem Stigma. Sehen Sie, kommen Sie her. Sehen Sie, diese Nägel. Die haben sich in sein Fleisch geschlagen in der Nacht, wenn wir uns geliebt haben. Womöglich sind immer noch Spuren von seiner Haut darunter. Hören Sie auf, niemand schläft mit einem Schwerkranken. Und vorher haben Sie garantiert auch nicht mehr miteinander. Das möchten Sie glauben. Oder hat er es Ihnen versichert? Sehen Sie noch mal her, hier, diese Hände haben ihn gehalten, als es ihn würgte, weil er zu viel oder zu wenig Alkohol bekommen hatte und er nicht mehr stehen konnte am Waschbecken. Das kann nicht sein. Das kann sein. Nein, ich meine, das kann nicht sein, dass Sie mir hier mit Ihren Verdiensten kommen. Soll ich Ihnen seine Briefe vorlesen? Seine kleinen Notizhefte zeigen, in denen er mir mit seiner gestochenen Handschrift alles aufgeschrieben hat, seinen ganzen Tag, wenn er nicht bei mir war? Wissen Sie überhaupt, was er noch tat, außer Ihnen den Kopf zu verdrehen? Er ließ Parteiverfahren über sich ergehen. Ich weiß, dass er nicht ganz und gar feige war. Das liest sich in Ihren Briefen aber anders. Ich habe den Mund sehr voll genommen. Und ab! Hans Schrader wollte von dieser vermufften DDR nicht Abschied nehmen, wie er nicht sterben konnte. Er hing erst an diesem Land, dann an diesem Leben. Und ich immer mit. Mitgehangen. Die intellektuelle Marianne Schrader, Hausfrau im Hauptberuf. Sie haben sie in der Tasche, diese Schriftzeugnisse von ihm? Ja. Und da bleiben sie auch. Ich will sie nicht umbringen. In ihren Augen bin ich eine alte, zickige, hintergangene Witwe. Die faulende Muschel, die nicht gemerkt hat, dass ihr eine Perle im Fleisch sitzt. Eine Muschel, die auf dem Meeresboden herumlungert, immer mal einen Schluck Salzwasser nimmt und einfach da ist. Das Bild stimmt nicht. Mir gefällt es. Das ist mir wurscht, ob es Ihnen gefällt. Sagen wir es anders. Also, ich habe immer gedacht, ich sitze in einem warmen, beleuchteten Zimmer, als er noch lebte. Von unten habe ich manchmal gedacht, von unten schauen Passanten hoch und denken, sie würden auch gern da sitzen, hinter diesen Fensterscheiben, gemütlich da sitzen und vielleicht die Hand halten von einem anderen, der sie einem nicht reicht, weil er besinnungslos vor Liebe ist, sondern einfach sie einem lässt, sie nehmen lässt, weil es schön ist, wenn sich eine neue Wärme bildet. Eine Doppelwärme aus zwei Einfachwärmen. Jedenfalls wusste ich, dass ich auf der Sonnenseite war, trotz allem, was geschah. Egal. Ich habe die ganze Zeit im Keller gesessen. Im Wohnzimmer saß ein Phantom, hatte das Kichern einer Lolita in seinem Kopf. Er hat oft gesagt, wie dankbar er Ihnen ist. Fassen Sie mich nicht an. Hände weg, Worte weg, gehen Sie. Ich muss schlafen. Tabletten, Klarkebeutel für 12 Tage, alles da. Dass du dich nicht ekelst vor mir. Wir kennen uns 32 Jahre, da ist jedes Potenzial für eventuellen Ekel aufgebraucht. Ich habe dich irgendwelchen Typen aus den Händen genommen, bekotzt, blutig lallend. Ich hatte das Gefühl, sie besudeln dich mit ihren blöden Gesichtern und blöden Sprüchen. Dabei waren sie besudelt von dir. Und es war die reine Barmherzigkeit, dich nach Hause zu schleppen. Dass du jetzt damit anfängst. Du musst nicht mit auf den Bahnhof kommen. Setz mich hier ab. Wie willst du deine Koffer hochschleppen? Hier ist dein Parkplatz. Ich komme mit. Warte, ich habe gerade so eine Attacke in der Hüfte. Warte. Willst du wirklich fahren? Ich meine, du kannst das alles auch am Telefon machen. Nein, ich will alle treffen und es allen ins Gesicht sagen, dass es das letzte Mal ist. Ich will noch mal sehen, wie der Verlag jetzt aussieht. Ich will sehen, was die Wende aus meiner Straße gemacht hat. Es wird nicht anders aussehen als hier. Doch, wird es. Das hier ist tiefster Westen. Und das dort war tiefster Osten. Als ich 93 in Berlin war, sind lauter Kioske aus den zerschossenen Fassaden herausgequollen. Überdimensionierte Seifenblasen. Irgendwie waren doch alle stolz gewesen auf diese verratzten Häuser. Sammelten abgefallenen Stuck. Gibt's Lilien, gibt's Wappen, gibt's Eier. stellten sich die Sachen, die aussahen wie nach Jahrzehnten saurem Regen in ihrer Wohnung, wo es auch sauber regnete. Rein regnete, wenn man Pech hatte. Und dann die verschämte Freude an diesen Kiosken. Das demütige und doch triumphierende Grinsen. Wir sind im Westen angekommen. Du, ich rieche es wieder. Was? Die Chemotherapie? Nein. Die Abflussrohre in unserem Bad damals. In den Wintern. Die vom Frost auseinandergetrieben worden waren, weißt du noch? Der Rostgeruch der alten Rohre, weißt du noch? Ja. Und das Zeitungspapier. Die Druckerschwärze vom neuen Deutschland. Nachdem wir reingekackt haben. Stimmt, wir haben in Zeitungspapier gekackt und... Die Pakete in den Müll geworfen. Tagelang. Ja, weil die Klospülung nicht mehr funktionierte. Lustig. Mal sehen, ob die mich wieder fragen, warum ich nach der Wende weg bin. Das verstehen die wenigsten. Eigentlich keiner. Du konntest nicht mit ansehen, wie alles, woran du besessen und, entschuldige, umsonst herumgebastelt hast, zerschlagen wird. Ist doch einleuchtend. Untersteh dich. Umsonst. Wieso redest du wie die anderen? Ach, traust du dich jetzt, mir zu widersprechen, wo ich halb tot bin? Es war nicht umsonst. Wenn es umsonst gewesen wäre, da hätten wir nicht so viele Regalreihen voll mit meinen Büchern. Meinen. Entschuldige, ich weiß ja. Aber Anstrengung und Ausbeute standen doch in keinem Verhältnis. Was heißt, ich rede wie die anderen, seit wann interessieren dich die anderen? Na, schon immer. Oh, wie hat es mich gefreut, wenn ich wusste, was die anderen dachten und die nicht wussten, was ich denke. Ich war ein sehr eitler Mann. Bin es. Ayane, du kannst schon gehen. Ich komme zurecht. Mach's gut. Ich ruf dich an. Danke. Pass auf dich auf. Grüß alle. Wie ist er gestorben, Frau Schrader? Oder darf ich das nicht wissen? Am Schluss habe ich ihn gefragt, ob ich ihn nach Holland fahren soll. Ich konnte nicht mehr. Wissen Sie, wie es ist, wenn man sich jeden Tag verabschiedet und der andere am nächsten Morgen doch wieder aufwacht? Ich hatte das Gefühl, noch ein Abschied, der umsonst ist, und ich wache nicht wieder auf. Ich liebte ihn. Und er liebte mich. Es ist weit über 10 Jahre her und inzwischen weiß ich nicht mehr, was Liebe ist, aber wir haben es so genannt. Er hat es auch so genannt? Haben Sie die Sprache verloren? Ja. Er hat es Liebe genannt. Das glaube ich nicht. Na dann, liebes Kleines, es ist ungeheuerlich. Nun bin ich schon 8 Tage auf dieser Reise und du bist immer bei mir, immer. Wenn ich etwas lese, denke ich an dich. Wenn ich etwas sehe oder höre, denke ich an dich. Und ich träume von dir, liebes Kleines. Ich bin ein alter Mann und habe gerade begonnen, mich damit abzufinden. Da kommst du in mein Leben hineingesprungen, frisch und frei mit deinen 18 Jahren. Dein Körper vibriert in meinen Händen und ich darf dich küssen und streicheln und doch nichts weiter. Bitte versteh mich nicht falsch, aber der Druck wird immer größer. Ich kann nicht für ganz zu dir kommen. Ich kann dich nicht mit mir belasten, aber ich möchte dir gut tun, solange wir beisammen sind. Oder denkst du ganz oder gar nicht? Dann wärst du aber eine ungewöhnliche junge Dame. Wir sind doch nicht im katholischen Spanien. Nein, dein Tempo zählt, Kleines. Ich werde mich nach dir richten. Kann ich dir doch fast nichts bieten, mein geliebter Wildfang? Womit habe ich dich verdient? Ja, ich liebe dich. Verantwortungslos, hemmungslos. Hans, Januar 1988. Geben Sie her, ich muss eine Schrift sehen. Sie können sie gut nachmachen. Alle Achtung. Sie wissen, was es seine ist. Haben Sie schon mal davon gehört, dass Männer sich von jungen Frauen sexuell angezogen fühlen und sonst nichts? Und sonst nichts? Das ganze Brimborium darum herum, mit Stigmata, dass ich nicht lache, entschuldigen Sie. Das ist doch für Sie gewesen, damit Sie die Demütigungen fressen. Was für Demütigungen? Dass er immer zu mir zurückging, mit mir in den Urlaub fuhr, mit mir schlief und. Die ganzen Alltagsgesten. Einen Kuss hier und ein Armstreicheln da. Hören Sie auf. Ich habe eine Bitte. Ja. Ich habe das Grab von Hans noch nicht gesehen. Was? Ohne Erklärung, ich habe es noch nicht gesehen. Wollen Sie mich dorthin begleiten? Ja. Ja. Mir ist schwindelig. Dieser Regen. Sie waren lange nicht draußen. Ich halte Sie. Nicht nötig. Marianne? Ja? Und das, weswegen ich hergekommen bin? Was? Na, was Sie mir von Hans geben sollen. Später. Hier geht's rein. Da, um die Ecke muss es sein. Blumen. Frische Blumen liegen da. Kein Stein. Darum habe ich mich noch nicht gekümmert. Es war ein traulicher Ausflug, diese Fahrt zum Friedhof. Als das Ehepaar Schrader sich ein Familiengrab sicherte. Wir haben ein kleines Fest daraus gemacht, damals nach unserer Übersiedlung. Ich war maßlos eifersüchtig auf Sie. Auf die Besitzerin des zweiten blitzenden Ringes. Auf die Besitzerin von Hans. Haut an Haut habe ich sie mir dauernd vorgestellt. Und so falsch habe ich da wohl nicht gelegen. Dass ich ihn nicht besessen habe, haben Sie bewiesen. Ich habe, wie es aussieht, nichts bewiesen. Er wollte sie nie verlassen. Ich war blöde vor Ahnungslosigkeit. Jetzt bin ich entsetzt. Im wahrsten Sinne des Wortes entsetzt, wenn Sie so wollen, entthront, verhöhnt. Ich kann ihn da nicht rausreißen aus seinem Grab. Ihn zur Rede stellen. Ich bin gelb vor Neid. Gelb, gelb, gelb. Ich hasse mich. Ich hasse sie. Ich hasse ihn. Sie nebenbei bemerkt, hasse ich immer weniger. Es gibt Theorien, die sagen, ein Mensch gehöre einem nicht. Er kann überhaupt keinem anderen gehören. Papperlapapp. Alles Gewäsch. Natürlich gehört man einander. Ich habe ihm die Treue geschworen, er mir auch. Ich habe mich um ihn verdient gemacht, ihn begleitet. Nein, er gehört mir und ich ihm. Ihr Jungen könnt das denken, meinetwegen, bis diese alberne Seifenblase eines Tages zerplatzt, mit einem Schmerz von oben bis unten. Das kennen Sie doch, oder? Sonst sollte ich Ihre Erinnerung vielleicht etwas auffrischen. Haben Sie mit Hans geschlafen? Nein. Haben Sie mit Hans geschlafen? Nein. Das glaube ich nicht. Er war sehr aktiv, sexuell. Manchmal hatte er diesen Bitte-Bitte-Schlaf-mit-mir-Blick. Gar nicht selten sogar. Auch zu Ihrer Zeit. Ich habe nicht gesagt, dass er nicht wollte. Ich wollte nicht. Wegen Ihnen. Oh, eine barmherzige Schwester. Ich ekelte mich. Und ich? Wie ich mich ekle. Jetzt. Mein Ekel ist in einem Maße angeschwollen, dass ich nicht weiß, ob ich mit diesem Ekel in mir weiterleben kann. Ein gelber Berg. Die Quitten duften. Was machen wir jetzt mit der ganzen Pracht? Dass wir noch ernten, ist schön. Ich könnte wahnsinnig werden, dass du alles allein machen musst, während ich im Rollstuhl sitze und zuschaue, zublinzele durch meine Sehschlitze. Ich aufgequollener Monsterkopf. Schläfrig bin ich. Glücklich. Trotz allem. Herbst. Oh, meine violetten, kleinblütigen Lieblingsastern. Du wunderst dich, stimmt's? Worüber? Dass ich nicht loslassen kann. Dieses Scheißwort, loslassen. komm. Es wird kühl. Wir fahren nach Hause. Im Gartenhaus zu schlafen ist riskant. Du könntest dich erkälten. Eine einfache Erkältung. Wie schön. Ich will hier bleiben. Lieber Hans, hören Sie, Fräulein Hauptmann, der Brief, den ich Ihnen noch vorlesen wollte, wenn wir wieder zu Hause sind. Zum Thema, kein Mensch gehört einem anderen, so hieß sie doch Ihre These, nicht wahr? Lieber Hans, du hast dich für die angenehme Pflicht entschieden und die angenehme Kür. Hören Sie auf. Solange die dafür vorgesehene Person es aushält. Bitte. Dass diese Person dich liebt und ohne dich elend ist, spielt dabei keine Rolle. Wahrscheinlich verachtest du mich sogar, weil ich mich in eure ordentliche Beziehung gedrängt habe. Was für ein scheinheiliges Spiel. Vielleicht habe ich es verdient. Franka, Hündchen auf dem Deckchen, Wau auf dem Platz, den du ihm zugewiesen hast. Ihr Kampf war aussichtslos, gegen die Wand gerannt. Sie tun mir richtig leid jetzt und alles für einen Mann gelitten, mit dem Sie noch nicht einmal geschlafen haben. Hören Sie auf mit dem Gerede über Sex und die These von einer gehört dem anderen nicht, die hasse ich. Das weiß ich. Ich rede allerdings gern über Sex, wissen Sie? Hans und ich gehörten zu denen, die sich nur anschauen mussten und schon flogen die Sachen weg und die Leiber aufeinander zu. Ich habe Sie eingeladen, um zu erfahren, ob und wie oft und wie Sie miteinander geschlafen haben. Ich konnte nicht wissen, dass Sie enthaltsam waren. Umso besser für mich. Wir sollten unsere Häute retten. Sie Ihre und ich meine. Ich bin nicht zu retten. Er hat mich geliebt. Man hat es ihm nicht angesehen. Er saß ganz gemütlich beim Abendbrot und schmauste und plauderte. Nichts von Verzückung in seinen Augen oder Trauer über die Trennung von der Geliebten. Nichts, was mich stutzig gemacht hätte. Er hat sie doch nicht nur geküsst, oder? Im Allgemeinen schon. Nur geküsst. Aber einmal am Kampftag der Arbeiterklasse, da haben wir uns buchstäblich aus dem Staub gemacht. Wir sind das lange gelaufen. Ein wenig verschämt, plötzlich in der Natur, wie freie Menschen, nicht versteckt in irgendwelchen Zimmern. Dann war da eine Lichtung. Ziemlich piekig der Untergrund. Seine Hände sind über meine Beine, außen, innen. Und dann, ich starrte atemlos auf die Baumkronen. Es waren Nadelbäume, eher kümmerlich. Gerupft sahen die aus. Ich dachte, jetzt nicht bewegen. Jetzt nichts sagen und vor allem ihn nicht ansehen. Nicht in seine Augen sehen. Mein Kopf flog weg, er flog einfach weg. Ich sah ihn kurz über den Baumwipfeln, er schaute mich an. Ich war verloren, ich wusste nicht, was das war. Ich wusste es auch nicht, als er meine Hand nahm und in seine Hose steckte. Was ich da in der feuchtwarmen Enge spürte, war samtig. Ich hatte Angst, es kaputt zu machen. Ich war überfordert. Er hat es nie wieder versucht. Er kommt nach Hause, mit getrocknetem Jungfotzenschleim an den Fingern, streicht mir damit über den Kopf. Mit dieser Hand, diesen Fingern. Ich weiß in diesem Augenblick nicht, was da in meinen Haaren Fuß fasst. Spuren von Körperflüssigkeit aus der Mitte einer fremden Frau auf meinem Kopf. Und sein Schwanz dringt in mich ein, speit aus, was er woanders nicht loswerden konnte. Die Hoden, Schamhaare, klebrig von seinem Samen, berührt von ihrer Hand, die Hautschuppen von ihnen vermischt mit meinem Körpersaft in meinem Schoß. Hören Sie auf! Sie wissen noch nicht mal, wie der Mann, der für Sie geschaffen war, sich anhörte, wenn er kam. Das muss ich Ihnen schon noch erzählen. War es das, weswegen Sie mich herbeordert haben? Erraten! Sie lügen! Sie lügen! Franka! Ihr Mantel, Ihre Tasche. Schwester. Schwester. Was ist? Sein Bauch ist bretthart. Innere Blutungen. Das Blut drückt gegen die Bauchdecke. Tun Sie doch etwas. Kommen Sie bitte mit raus. Frau Schrader. Diese Nacht wird Ihr Mann nicht überleben. Was wollen die Leute dort auf dem Flur? Das ist ja eine Großfamilie. Sie warten. Deren Oma stirbt diese Nacht auch. Woher wissen Sie das? Bei Krebs kenne ich mich aus. Ja? Grüß Gott. Frau Schrader? Lemanschik, Polizeiwache 16. Es ist eine junge Frau gefunden worden. Am Maximiliansplatz, da an der Haltestelle. Die ist da offensichtlich die halbe Nacht gesessen, bevor die Streife vorbeigekommen ist. Fährt ja keine Bahn mehr, mitten in der Nacht. Halb erfroren war sie. Sie haben sie ins Krankenhaus gebracht. Sie behauptet, ihre Papiere, die hätte sie hier bei Ihnen gelassen. Es handelt sich da um eine Franka Hauptmann aus Berlin. Wo liegt sie? Ich gehe sie besuchen. Sie hat gesagt, sie will sie nicht sehen. Ich hole nur ihre Sachen. Kann sie das denn entscheiden, ob sie mich sehen will oder nicht? Ja. Wo sind denn nun ihre Sachen? Warten Sie. Hier. Die Tasche, der Mantel. Grüßen Sie sie. Auf Wiedersehen. Das ist der Anschluss von Marianne Schrader. Ich bin gerade nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie mir eine Nachricht. Ich rufe sofort zurück. Hey, hier ist Iris. Hast du wieder einen funktionierenden Anschluss? Mein sechster Sinn ist doch enorm, oder? Ich dachte, ich versuche mal, dich anzurufen. Und siehe da, willkommen im Leben. Die zweite Frau. Hörspiel von Eva Förster. Dramaturgie Thomas Fritz. Marianne Jutta Hoffmann. Hans Dieter Bellmann. Iris Eva Weißenborn. Franka Claudia Geisler. Krankenschwester Jana Bauke. Polizist Günther Schossböck. Schnitt Christian Grund. Ton André Lühr. Regieassistenz Corinna Waldbauer. Regie Götz Fritsch. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2005. Und hier noch ein Programmhinweis in eigener Sache. Kommenden Sonntag, den 8. März, senden wir ein Hörspiel von Elisabeth Fiol, Der Reaktor, ein Stück über das brutale Leben von Arbeitsnomaden im Umfeld von Kernkraftwerken. Ein Stück aus dem Zentrum der heutigen Arbeitswelt, in der das einzige Kapital der Wanderarbeiter ihre eigene tödliche Strahlendosis ist. Elisabeth Fiol, Der Reaktor, Sonntag, 8. März, 21.05 Uhr auf NDR Info. Thank you.